Deutschlandfunk. Sport aktuell. Dazu begrüßt sie Jessica Sturmberg. Die Usain Bolt Show in Peking geht weiter über den 6. Wettkampftag bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Gleich mehr. Zunächst blicken wir auf die Europa League und Borussia Dortmund. Das ist nur der kleine Europacup-Wettbewerb, aber auch der ist für die Dortmunder durchaus interessant. Um in die Gruppenphase einzuziehen, musste der BVB am Abend den norwegischen Club Odds BK bezwingen. Das Hinspiel war ja verrückt. Nach 22 Minuten 0:3 zurückgelegen, am Ende 4:3 gewonnen. Wie das Rückspiel in Dortmund ausgegangen ist, dazu Marc Eschweiler. Am Ende war es ein lockeres Schaulaufen von Borussia Dortmund gegen einen überforderten Gegner, Odds BK aus Norwegen, der es zwar geschafft hat, wieder 2 Tore zu schießen gegen Borussia Dortmund. Allerdings hat Dortmund auf der anderen Seite selbst 7 Treffer erzielt vor 65.000 Zuschauern im ausverkauften Heimstadion. War das eine lockere Angelegenheit. Nur einmal mussten die Zuschauer hier ein bisschen zittern. Das war beim Führungstreffer der Norweger in der 19. Minute. Aus heiterem Himmel fiel der. Danach eine Offensivmaschinerie von Borussia Dortmund mit 7 Toren und einem überragenden Marco Reus, der 2-mal traf. Und auch mit einem Shinji Kagawa, der einen Doppelpack schnürte. Also am Ende ein hochverdienter 7:2 Erfolg von Borussia Dortmund gegen Odds BK. Und bei diesem deutlichen Ergebnis klingt das nicht so. Aber erst einmal hatten die Dortmunder ja noch zurückgelegen. Wie sah das der Zweitfach-Torschütze Marco Reus? Wir kriegen natürlich wieder ein schönes Gegentor. Ja, aber ich glaube, wir waren davor, die bessere Mannschaft hatten schon große Chancen gehabt. Und es war dann einfach eine Frage der Zeit, wenn wir so weiterspielen. Wenn wir dann das Tor machen, dann denke ich nach dem 2, 3-1, 4-1, dann war die Geschichte auch gegessen. Ja, Borussia Dortmund kann jetzt für die Gruppenphase in der Europa League planen. Heute wurden in Monaco die Gruppen in der Champions League ausgelost. Und hören Sie, was Bayerns Sportdirektor Matthias Sammer sagte. Nicht zu dem, was die Bayern erwartet, sondern zum Los von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach. Gladbach sollte mal nach den Sternzeichen gucken im Moment. Vielleicht, das ist sicherlich ein bisschen unglücklich mit Juve City, Sevilla. Das ist Wahnsinn und ist eine Hammergruppe, das muss man klar feststellen. Die Sterne für die Bayern standen da deutlich günstiger. Auch die von Wolfsburg und Leverkusen waren da besser. Philipp Nagel mit einem Überblick der Gruppengegner. Der FC Bayern hat unterm Strich eine absolut machbare Gruppe erwischt. Arsenal London, Olympiakos Piräus und Dynamo Zagreb, so lauten die Gegner des FC Bayern. Also ein Gruppensieg eigentlich schon fast vorprogrammiert. Nicht so viel Losglück hatte Borussia Mönchengladbach. In der Gruppe D bekommen es die Gladbacher nämlich mit Vorjahresfinalist Juventus Turin, Manchester City und Europapokalsieger FC Sevilla zu tun. Also eine absolute Hammergruppe. Machbar, aber auch reizvoll ist die Gruppe von Bayer Leverkusen. In der Gruppe E trifft die Werkself auf den Titelverteidiger FC Barcelona, AS Rom und Bate Borisov. Und der VfL Wolfsburg spielt in der Gruppe B gegen den PSV Eindhoven, Manchester United und ZSKA Moskau. Bereits heute ein Tag zum Jubeln ist es für Ex-Fußballprofi Celia Šašić. Die Ex-Frankfurterin wurde nämlich zur Europas Fußballerin des Jahres gewählt. Bei den Männern gab es keine große Überraschung. Einmal mehr erhielt Lionel Messi den Titel. Celia Šašić wird sowohl dem ersten FFC Frankfurt als auch der Nationalmannschaft fehlen. Am Sonntag wird sie zum Bundesliga-Auftakt beim Spiel gegen SGS Essen offiziell verabschiedet, im besten Fußballeralter von 27 Jahren. In Monaco konnte sie bei der Ehrung nochmal die Früchte ihrer sportlich erfolgreichen Karriere ernten, bevor sie sich nun ganz dem Studium der Kulturwissenschaften, Fachrichtung antike Philosophie, widmet. Das passt sicher gut zu ihr. Sie ist in vielen Kulturen zu Hause, mit ihrem kamerunischen Vater, der französischen Mutter und verheiratet mit einem Kroaten und geboren in Deutschland. Wie tickt sie selbst? In manchen Bereichen vielleicht mehr was Deutsches, in anderen Bereichen mehr Kamerunisches, Afrikanisches, im anderen mehr Französisches. Also es ist immer situationsabhängig und manchmal ist es auch von Vorteil, weil man sich dann immer aussuchen kann, was man gerade irgendwie so aktuell ist. Jetzt ist sie vor allem erst einmal Europas beste Fußballerin. Übrigens vor ihrer früheren Vereinskollegin Jennifer Marojan und der Französin Amandine Henry von Olympique Lyon. Zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft und einer ganz anderen Lichtgestalt, oder anders gesagt, die Usain Bolt Show geht weiter. 10. Titel, inzwischen 2 mehr als die Sprinter Kyle Lewis und Michael Johnson gesammelt haben, beide nämlich nur 8. Wer kann diesen Mann ins Straucheln bringen? Claudia Hogestrat hat eine Antwort darauf. Ein Kameramann hat das geschafft, was Justin Gatlin nicht gelungen ist. Er brachte Superstar Usain Bolt auf dessen Ehrenrunde durchs Stadion ins Straucheln. Auf der Bahn war der Jamaikaner auch über die 200 Meter nicht aufzuhalten. Große Ruhe im Stadion. Jetzt der Startschuss. Es hat geklappt, es geht los und wir freuen uns. Und sie donnern durch die Kurve mit großen, weiten Schritten. Usain Bolt leicht trommelt. Justin Gatlin jetzt aus der Kurve heraus. Bolt das erste aus der Kurve. Jetzt kommt Gatlin. Die zwei sind weit vorn. Dritter ist der Mann aus Panama, dritter ist Edwards. Vorne ist Usain Bolt mit großem Vorsprung. Geht er durchs Ziel. 19,56 Sekunden. Weltjahresbestzeit, die sogar noch auf 19,55 Sekunden korrigiert wurde. Schon auf den letzten Metern feierte Usain Bolt eine kleine Retourkutsche in Richtung des großen Rivalen. Ich habe gehört, dass Justin Gatlin gesagt hat, er habe was ganz Besonderes für die 200. Und ich dachte, was? Ich nehme die 200 viel ernster als die 100. Und wenn jemand dann quatscht, dass er mich schlagen wird oder so, dann muss ich einfach. Das ist der Grund, warum ich gefeiert habe. Ich habe damit gesagt, pass auf, ich bin die Nummer 1. Entspann dich. I'm number one, so just relax. Und das tat Justin Gatlin tatsächlich. Er freute sich über Silber und gab locker Interviews, in denen er Bolts Leistung würdigte. Auf der Suche nach Erklärungen war dagegen Hammerwerferin Betty Heidler. Die Weltmeisterin von 2011 wurde Siebte. Ich habe den Hammer überhaupt gar nicht getroffen und dann fliegt er natürlich auch nicht. Und dann passiert halt das, was jetzt hier passiert ist, dass sie alle konstant einfach 72 Meter sind, aber damit kann man sich nichts kaufen. Auch Teamkollegin Katrin Klaas hatte sich mehr vorgenommen als Platz 6, aber immerhin warf sie ihren Hammer zu einer neuen Saisonbestleistung. Die Sympathien im Stadion in Peking waren so klar verteilt beim 200-Meter-Sprint. Usain Bolt, der ist da, und daneben der amerikanische Herausforderer Justin Gatlin, dem man nach 2 Dopingsperren und wenig Veränderungen in seinem Umfeld nicht so richtig trauen mag. Aber ob dieses Schwarz-Weiß-Bild tatsächlich so taugt, ist die Frage. Victor Conti, überführter Dopingdealer und inzwischen Kronzeuge, rät heute in der ARD, Nachtests gerade bei den Topstars zu machen. Und er nennt ausdrücklich den Namen Usain Bolt. It was Usain Bolt and Johan Blake. Es ging um Usain Bolt und Johan Blake, die beiden Sprinter aus Jamaika. Es waren die US-Athleten Carmelina Jeter, eine Sprinterin, und der Hürdenläufer Jason Richardson und auch 2 Ausdauersportler, Mo Farah und Galen Rupp, die von Alberto Salazar trainiert werden. Ich habe der WADA gesagt, die IAF sollte sie nachtesten lassen auf künstliches Testosteron. Er hat sein Insiderwissen schon vor längerer Zeit den Dopingkämpfern anvertraut und die wiederum gaben Conte dann diese Antwort. Wollen Sie mit mir scherzen? Wollen wir hier die gesamte olympische Bewegung kaputt machen? Das ist keine gute Idee. Nein, wir werden diese Nachtests nicht bei Usain Bolt oder anderen großen Stars machen. Die bringen der olympischen Bewegung viele Dollars von Sponsoren ein. Sie hatten also kein Interesse an Nachtests. Und meine Meinung dazu ist, es ist ganz einfach schlecht fürs Geschäft. Ein Blick auf den morgigen 7. Wettkampftag. Cindy Rohleder hat sich für das Halbfinale der Hürdensprinterinnen qualifiziert. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen schwieriger wird, den Lauf zu gewinnen, weil eine der Favoritinnen neben mir stand. Und ich freue mich aufs Halbfinale. Morgen muss ich nochmal eine Schippe drauflegen. Das Finale ist dann am Abend, deutscher Zeit am Mittag. Malaika Mihambo ist im Finale der Weitspringerinnen. Und in der Nacht hatte sich im Vorkampf Christoph Harting, der kleine Bruder von Robert Harting, für das Diskusfinale am Samstag qualifiziert. Ja, lief alles ziemlich entspannt. Ich war sicher, ich hatte jetzt keine großen Ausrutscher oder Nervositätsanfälle, aber das Finale kommt erst noch. Ebenfalls am Samstag ist das Hochsprungfinale der Frauen und hierfür hat sich die einzige deutsche Teilnehmerin Marie-Laurence Jungfleisch ebenfalls qualifiziert. Zur Hockey-Europameisterschaft in London. Die Herren haben am Abend das Halbfinale gegen den Gastgeber England bestritten und das war nichts für schwache Nerven, Jens Wolters. Beste Stimmung, hohes Tempo und jede Menge Dramatik. Alles, was man sich für ein EM-Halbfinale wünscht, hatte dieses Duell. Die Engländer begannen einen Tick druckvoller und gingen früh in Führung. Aber noch vor der Halbzeitpause gelang dem Berliner Martin Zwicker der Ausgleich zum 1:1. Bis zum Schlussviertel keine weiteren Tore. Der Mülheimer Lukas Windfeder sorgte dann mit einer verwandelten Strafecke 3 Minuten vor Schluss für das 2:1 der DHB-Auswahl. Aber den EM-Gastgebern gelang per 7 Meter noch der Ausgleich. 2:2 nach 4x15 Minuten. Minuten Spielzeit heißt, die Entscheidung fiel im Penalty-Schießen und zwar für den Titelverteidiger. Vor allen Dingen Torwart Nicolas Jacobi zeichnete sich aus, an ihm scheiterten 3 Engländer. Der Sieg der deutschen Hockeyherren wird mit 3:2 gewertet. Endspielgegner im Kampf um den Europameistertitel ist für die Mannschaft von Bundestrainer Markus Weise das Team aus den Niederlanden, das andere Halbfinale gegen Irland mit 1:0 gewann. Der Wechsel von Kevin De Bruyne vom VfL Wolfsburg zum Manchester City zieht sich weiterhin. VfL-Sportdirektor Klaus Allofs dementierte heute Medienberichte über eine Einigung. Und bevor die Fußballwelt sich am Abend um Auszeichnungen, Auslosungen und Tore drehte, wurde es am Nachmittag nochmal still bei der Trauerfeier für den verstorbenen langjährigen Präsidenten Gerd Meyer-Vorfelder. Und das war Sportaktuell mit Jessica Sturmberg.